Hier ist der Puppybot 2000 und ich spreche mit Elmar Tannert. Elmar Tannert ist selber Autor, übersetzt aber gelegentlich auch ganze Bücher. Am liebsten aus der französischen und tschechischen Sprache. Elmar, muss man Dichter sein, um glaubwürdig übersetzen zu können? Hui, keine ganz leichte Frage. Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass mir das zugute kommt, wenn ich übersetze, dass ich eben selber auch schon Bücher geschrieben habe. Aber ich habe noch nie für mich selber versucht, dieses diffuse Gefühl dann so richtig zu artikulieren. Ich habe jetzt Angst, dass ich der pure Übersetzer jetzt kleinreden könnte, was ich gar nicht will. Aber ich glaube, es findet schon so ein Kontakt statt, so zwischen Autorenseele und Autorenseele, aber auf einer Ebene, die schwer fassbar ist. Und vielleicht hat man diesen Kontakt nicht unbedingt als Übersetzer, aber dann sollte man doch zumindest ein versierter Lyrikkenner in seiner Muttersprache sein. Das sollte man natürlich schon. Ich habe herausgefunden, dass in Deutschland Französisch unterrichtet wird in der Schule, aber Tschechisch nicht. Das ist doch schade, oder? Welche Erfahrungen hast du mit der tschechischen Sprache gemacht? Da stecken gleich mehrere potenziellen Antworten drin. Wenn man eine slawische Sprache lernt, also in meinem Fall Tschechisch, dann lernt man im Prinzip die anderen zum gewissen Teil mit, weil die slawischen Sprachen an der Wurzel, also in ihrem Grundvokabular, sehr, sehr eng miteinander verwandt sind. Das ist mir spätestens dann aufgefallen, als ich nach 2-3 Jahren Tschechisch lernen zum ersten Mal in Kroatien war und dann zu meiner Überraschung bemerkte, dass ich eigentlich so Reklameaufschriften oder sonstiges, was man halt so auf der Straße immer lesen kann, dass ich die eigentlich verstehe. Und auf einer Ukraine-Reise habe ich dann auch gemerkt, ich kann mich eigentlich über die lebensnotwendigen Dinge ganz gut verständigen mit den Leuten. Also man lernt mit einer slawischen Sprache eigentlich die anderen mit. So viel zur Praxis. Und das andere ist, dass ich tatsächlich finde, dass ein Fehler ist, diese Sprachfamilie zu vernachlässigen. Für mich war das fast schon auch ein bisschen wie Unterricht in der gemeinsamen Geschichte oder Vergangenheit, also speziell was Deutsche und Tschechen betrifft. Als ich angefangen habe, die Sprache zu lernen, weil man merkt, dass da, ja gut, man entdeckt ziemlich viel Germanismen in der Umgangssprache. Man entdeckt auch, dass die Logik im Sprachbau sehr, sehr ähnlich ist. Also die Syntax, die Idiomatik oder auch das Präfixsystem der Verben, das ist alles sehr, sehr ähnlich dem Deutschen. Also man merkt, dass diese beiden Sprachen durch die doch ziemlich lange gemeinsame Geschichte oder das Zusammenleben in den Böhmen von Deutschen und Tschechen, dass die aufeinander abgefärbt haben. Natürlich mehr das Deutsche auf das Tschechische, auch klar. Aber es ist, ja, wie gesagt, fast wie eine Geschichtslektion. Man begreift das Nachbarvolk mit seiner Geschichte besser, würde ich ganz kühl behaupten. Also bei dem tschechischen Buch, bei dem Traum von meinem Vater, da war so ein kleiner Bodensatz von Vokabular, der schon ein bisschen veraltet war. Das Buch wurde in den 60ern geschrieben und da waren tatsächlich Wörter dabei, also eine kleine Handvoll, die habe ich in keinem Wörterbuch gefunden, also weder analog noch online. Da war ich dann tatsächlich auf tschechische Freunde angewiesen und die Stelle aber, die ich da ausgewählt habe für unser Gespräch heute, da ging es mir einfach nur darum, Umgangssprache kann ja oft ein Problem sein, also Umgangssprache in der wörtlichen Rede, in der direkten Rede. Und mir fällt auf, dass manche Übersetzer, also natürlich längst nicht alle, aber doch so manche dazu neigen, dann einen deutschen Dialekt zu wählen. Und da denke ich mir, man sollte Sachen verwenden aus der Umgangssprache, die nicht unbedingt dialektgebunden sind, sondern die halt so in ganz Deutschland als Umgangssprache oder in großen Teilen von Deutschland als umgangssprachliche Formulierungen möglich sind. Und man kann natürlich nicht dieselben oder ähnliche Markierungen setzen. Also, um auf das Beispiel einzugehen, in den Tschechien ist in der Umgangssprache üblich, männliche Adjektive, die auf Y enden, Velký, Malý, Šťastný und so weiter, die Endung A auszusprechen, also Velký, Malý, Šťastný. Ja, das ist dann so eine typische Umgangssprache-Markierung. Und das geht auf Deutsch außerhalb vom Dialekt natürlich nicht. Aber da habe ich mich dann eben damit beholfen, dass ich in dem Satz an anderen Stellen, also dass ich sowas unterbringe wie eh für sowieso oder ohnehin oder nix für nichts. Man muss es einfach dann halt ein bisschen anders gestalten. Es soll die Umgangssprache rauskommen, aber kein Dialekt. A když už jsem tak daleko, maminka, když jsem byl menší a měla na mne vztek, ráda říkávala, že jsem po otci a zrovna jako on a bude ze mne niemand. A neuživím rodinu, že i on měl plno vědomostí, ale neuměl jich využít a že bychom nejspíš za války umřeli hladem, kdyby ho nedonutila, aby vyráběl ty parfémy a esence a pokoutně neprodával. Ovšem už klíbla se. Nikdy jsem ho donutila, aby je prodával sám. Tohle jsem musela zastat já. A i kdyby chodil, nic by býval neprodal, byl nepraktický. To byl nepraktický člověk. Und wenn ich schon so weit bin, als ich noch kleiner war, pflegte Mama, wenn sie auf mich wütend war, zu sagen, dass ich nach meinem Vater geraten sei und ganz genauso wäre wie er, dass aus mir ein Nichtsnutz würde, der unfähig ist, eine Familie zu ernähren. Ebenso sagte sie, dass auch er den Kopf voller Wissen gehabt hätte, aber unfähig gewesen wäre, daraus etwas zu machen und dass wir wohl während des Krieges verhungert wären, wenn sie ihn nicht gezwungen hätte, diese Parfums und Essenzen herzustellen und heimlich zu verkaufen. Freilich habe ich ihn niemals dazu gezwungen, sie selber zu verkaufen, feixte sie. Das musste ich schon selber hinkriegen. Und falls er doch zu den Kunden gegangen wäre, dann hätte er eh nichts verkauft. Er war unpraktisch, sagte sie. Ein unpraktischer Mensch. Du sagst, die französische Sprache stelle dich vor das Problem, dass man sie nicht wörtlich übersetzen kann, da die Formulierungen im Deutschen drohen, gestellt zu wirken. Wie löst du dieses Problem? Ja, wie löse ich das? Also da muss ich zugeben, da bin ich dann tatsächlich, wie soll ich jetzt sagen? Also in diesem Beispiel, da hatte ich ohnehin den Eindruck, dass der Autor, also da geht es um eine Sache, die eigentlich schon klar ist. Also das war eigentlich ein redundanter Satz. Und da hatte ich den Autor im Verdacht, dass er den aus reiner Sprachverliebtheit dann noch untergebracht hat, also bei dem Gehen da auf dem, wo sie Wahl haben, entweder auf diesen rutschigen Wegen zu gehen oder durch den Schnee zu stapfen, wo er meint, naja, das, was wir an Gleichgewicht gewinnen würden, wenn wir da auf den Weg gehen, würden wir auch wieder dann draufzahlen oder bezahlen an Erschöpfung und so weiter. Ist ja noch so ein Bonmot extra, das vielleicht auch, ich weiß auch nicht, seiner gewissen Sprachverliebtheit geschuldet ist. Und da habe ich dann, also das war eine Stelle, über der habe ich jetzt dann wieder gebrüht, wieder anders formuliert, bis ich mir gedacht habe, nee, also diesen Sprachverliebtheitstick, den kriege ich da einfach nicht rein und habe dann beschlossen, dass ich da einfach das dem Tonfall, das eigentlich kann ich schon fast sagen, dem Rest des Buches oder halt dem überwiegenden Teil des Buches angleiche, wo der Ich-Erzähler eigentlich eine die relativ einfache Sprache von so einem einfachen Soldaten spricht und habe da also das ist darauf schweren Herzens zwar, aber dann doch darauf verzichtet, so diese, sagen wir, diese lässige Eleganz, die da in dem französischen Satz drin steckt, das richtig ins Deutsche reinzubringen. À présent, il nous fallait sortir de la route, suivre des chemins à tracteur et chercher dans la forêt. Là, on ne risquerait plus de tomber dans les ornières glacées, mais on s'effoncerait dans la neige. Ce que nous allions gagner en équilibre, nous allions le payer en fatigue. Ainsi, on prit des chemins. Quand ils traversaient des bois, nous regardions à travers les arbres. Nous cherchions de la fumée. Parfois, nous allions voir de plus près des traces ou quelque chose qui nous étonnait entre les arbres. Puis, nous revenions sur nos pas. La croûte de neige cédait. Parfois, nous trébuchions. C'est difficile de marcher dans la neige. Zuerst mussten wir also die Straße verlassen, den Traktorspuren folgen und den Wald absuchen. Dort lief man nicht Gefahr, in gefrorenen Wagenspuren auszugleiten, aber man sank bei jedem Schritt in den Schnee ein. Wir würden also weniger balancieren, aber dafür mehr stapfen müssen. Wir hielten uns daher lieber an die Wege. Wenn sie kleine Wälder durchquerten, spähten wir zwischen die Stämme. Wir hielten Ausschau nach Rauch. Manchmal sahen wir uns eine der uns nächstgelegenen Spuren genauer an oder gingen zu einer Stelle, an der wir etwas Auffälliges gesehen hatten, um dann wieder zu unseren eigenen Fußstapfen zurückzukehren. Manchmal gab die Schneekruste nach und wir gerieten ins Straucheln. Durch den Schnee zu gehen ist keine leichte Sache. Elmar Tannert, siehst du Übersetzung als Übertragung oder eher als eigenständige Dichtung? Ja, eine Frage, die ich mir selber oft stelle. Also ich stelle sie mir in anderer Form. Ich überlege mir manchmal schon beim Übersetzen oder spätestens dann, wenn ich den Eindruck habe, so, jetzt ist das Ding fertig, dann denke ich mir, was wäre jetzt eigentlich, wenn jetzt zeitgleich noch jemand anderer genau dieses selbe Buch übersetzt hätte und wir würden jetzt diese beiden Versionen vergleichen und es wäre unglaublich interessant, was da für Unterschiede, für Abweichungen jetzt dazu entdecken wären. Also insofern, also man muss damit rechnen, dass da natürlich zwei verschiedene, möglicherweise ähnliche natürlich, ja klar, aber doch unterschiedliche deutsche Texte rauskämen und insofern ist es dann wirklich auch eine Nachdichtung oder neue Dichtung. Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite, also es gibt schon, ich versuche natürlich schon, so gewisse Elemente so gut wie möglich rüberzubringen. Mich hat es ein bisschen gewundert, als ich, das war im Nachwort zur neuen Schweig-Übersetzung, die vor ein paar Jahren rauskam, wo der Übersetzer meinte, er hatte im Schweig diese unglaublich langen Sätze, mit der manchmal da vor sich hin fabuliert, die musste er ihm sogar nehmen, weil im Deutschen ginge das gar nicht, dass man die Sätze so lang konstruiert und so weiter. Und der Caron Sidon in Traum von meinem Vater, der erlaubt sich an zwei oder drei Stellen im Buch, wo eine bestimmte Atmosphäre heraufbeschwören will, wo sie an bestimmte Kindheitsszenen erinnert. Er baut auch einen Satz, der über eineinhalb bis zwei Seiten geht. Und da habe ich dann tatsächlich mein Möglichstes getan, um auch im Deutschen das so zu konstruieren, dass man tatsächlich diesen L-langen Satz da möglichst rüberbringt. Ja, also man versucht da immer so einen Weg zu gehen, dass man schaut, dass man bestimmte Elemente, die der Autor gewählt hat, wirklich so möglichst adäquat auch konstruiert, ohne natürlich auch wieder, dass es bei uns unnatürlich klingt, wenn man dann woanders sagt, okay, da muss ich halt notgedrungen ein bisschen freier werden und da ist es dann wohl der Schritt in die, mehr in die Dichtung als Übersetzung. Elmar, ich persönlich, so ganz privat als Computer, gehe oft in mich und frage mich dann, wie modern darf eine Neuübersetzung sein? Ich denke zum Beispiel bei die Shakespeare-Neuübersetzung vom Frank Günther, die ja sehr hochwertig ist, die hat sicherlich ihre Berechtigung, weil das Theater ist auf die Bühne kommt, das sollte schon sprachlich, denke ich, unserem Ton ein bisschen angenähert werden. Das ist eine. Dann gibt es aber auch Fälle und da bin ich bei der, da streife ich jetzt nochmal diese neue Schweig, oder vielmehr ich spreche nochmal genauer diese neue Schweig-Übersetzung. Ich habe tatsächlich mal so ein paar Passagen dagegen gelesen, also die alte Übersetzung von der Grete Reiner und dann die neue, und habe mir den tschechischen Text gegen gelesen. Und da denke ich mir, was da geschehen ist, ist ein völliges Unding. Also der Übersetzer, der der sagt halt, ja, wenn man diese alte Übersetzung liest, dann denkt man, da unterhalten sich zwei Leute miteinander, die nicht richtig Deutsch können, aber im Original reden die ja in ihrer Muttersprache. Da mag er recht haben, und die Grete Rainer, die stand wirklich vor einer schweren Aufgabe, dieses Tschechisch, das da gesprochen wird, dann in adäquates Deutsch zu übersetzen, und hat sich eben für die sogenannte Bümakeln entschieden, was halt auch eine Notlösung ist. Aber was der Neuübersetzer gemacht hat, ist eigentlich meiner Ansicht nach viel schlimmer. Denn wenn man jetzt den Schweig dann quasi so beim Lesen reden hört, dann klingt er wie ein Norddeutscher von heute. Der lässt also seine Figuren sehr oft im Präteritum erzählen, was ja eigentlich keiner macht, wenn er mal erzählt. Ich erzähle nicht im Präteritum. Ja, ich sage eher, ja, gestern bin ich einkaufen gegangen und dann habe ich und so weiter. Ich sage eher nicht, gestern ging ich einkaufen und dann, es klingt schon wieder Norddeutsch. Ja, also die Norddeutschen machen sowas eher, aber der Schweig ist halt keine norddeutsche Gestalt. Also der Schweig ist aus diesem alten K- und K-Kulturkreis. Und da gehört er auch hin. Und da hat zugänglich machen eigentlich keinen Sinn, wenn ich ihn so verfälscht dann im Ohr habe, also so Neudeutsch, und dann, ja, und dann guckte ich eben mal und so weiter. Also so hat er keiner damals geredet. Das ist so eine Piefke-Sprache. Und dann jemand aus dem alten K&K Österreich so reden zu lassen, wie die denken, dass er Piefke spricht, das ist völliger Quatsch. Also da zerstört man die Figuren. Gibt es auch Gegenbeispiele? Das mag bei manchen funktionieren. Beim Schweig hat es nicht funktioniert. Anders als wenn ich so Vergleichs lese, auch bei, ja, gerade bei Meister Margarita. Da fällt mir noch ein, dass da der Übersetzer gemeint hat, die slawischen Sprachen, die kennen keinen Konjunktiv der indirekten Rede. Da gibt es also keinen. Er sagte, er habe und er sei und so weiter. Das ist dann unbekannt. Das heißt also, auch das, was ich so jetzt quasi indirekt wiedergebe, sage ich im Indikativ. Und der meint, ja, dadurch klingt es halt auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ungeschliffener, etwas grober vielleicht, wenn man so sagen will. Und für den ist der Normalfall, und das sollten wir auch dann bei uns den Normalfall nehmen und nicht meinen, wir müssen jetzt diesen unmittelbaren des slawischen Klang dann ins Deutsche übersetzen, weil das ja, klingt das für uns ungewohnt, während es für den slawischen Muttersprachler eh der Normalfall ist. Danke, das war Elmar Tannert. Alle ab.